Behördensoftware stammt aus den unterschiedlichsten Quellen. Mal aus landeseigenen Rechenzentren, mal tun sich Landkreise zusammen, um gemeinsam ein Programm anzuschaffen, mal kauft eine Gemeinde Software im Alleingang. Auf diese Weise ist in den rund 11.000 deutschen Kommunen ein bunter, nicht kompatibler Software-Zoo entstanden. In den 16 Bundesländern gibt es für gleiche Aufgaben Dutzende Programme, die sich nur in Details unterscheiden. Eine Kommune würde bei der Anmeldung eines Laternenumzugs gern zusätzlich die Adresse einer zweiten Aufsichtsperson erfassen. Eine andere Kommune möchte, dass das Hundesteuerprogramm mit der selbstgestrickten Kassensoftware sprechen kann. Bundesweit existieren für ähnliche Vorgänge tausende Fachverfahren, die niemand flächendeckend überblickt, manchmal nicht einmal innerhalb der eigenen Verwaltung. Wie sollen mit so einem undurchdringlichen und kaum zu kartierenden Software-Dschungel digitale Verwaltungsdienstleistungen für die Menschen in Deutschland angeboten werden? Denn das setzt voraus, dass sie sich alle benötigten Daten im Hintergrund selbst zusammensuchen. Der bremsende IT-Wildwuchs in deutschen Verwaltungen hat viele Ursachen. Eine der wichtigsten: In sehr vielen Behörden fehlt es an fundierten IT-Kenntnissen. OZG-Problem 2: Zu wenig IT-Kompetenz in der Verwaltung. Gerade für kleine Kommunen bedeutet die Digitalisierung einen enormen Aufwand, den sie kaum bewältigen können. Für eine zeitgemäße Digitalisierung aus einem Guss müssen die MitarbeiterInnen zunächst definieren, welche Software mit welchen Eigenschaften sie überhaupt brauchen. Dann muss vorhandene Software analysiert und beurteilt werden. Kann die, was wir brauchen? Passt die in unser bestehendes System? Unter Umständen muss dann jemand den Auftrag für neue Software ausschreiben, mit den Dienstleistern verhandeln und anhand der Angebote beurteilen, ob die angebotene Lösung überhaupt geeignet ist. Das ist schon für erfahrene IT-ProjektmanagerInnen keine leichte Aufgabe. Für einen Bürgermeister mit 8 Angestellten, von denen niemand tiefere IT-Kenntnisse hat, ist das nicht zu machen, wenn gleichzeitig noch der Müll abgeholt, die Kita renoviert und die Grünanlagen gepflegt werden sollen. Und so sind Gemeinden wie Weilbach gezwungen zu improvisieren. Sebastian Hennig sitzt in grüner Arbeitskluft am Konferenztisch im Rathaus Weilbach. Hennig, ein gemütlicher Mann in den 30ern, ist eigentlich der Gemeindeförster. Aber als vor einiger Zeit die IT-Stelle in der Gemeinde frei wurde, hat er nicht schnell genug weggeschaut, wie er sagt. Und so wurde der Gemeindeförster zum Administrator der Rathaus-IT. Eine Ausbildung in diesem Bereich hat er nicht, allenfalls etwas Heimanwenderwissen. So wie es in die technischen Details gegangen ist, bin ich ausgestiegen. Oft stand Hennig mitten im Wald, markierte gerade Bäume, als er einen Anruf bekam, dass der Drucker nicht geht. »Wenn in der IT etwas nicht funktioniert, wird geschrien«, sagt Hennig. »Meinen Wald höre nur ich schreien.« Also hatten die Admin-Aufgaben oft Vorrang vor der Försterei. Mittlerweile teilen sich Weilbach und zwei weitere Gemeinden einen ausgebildeten IT-Administrator. Doch das Beispiel zeigt: Viele Gemeinden sind schlicht überfordert, wenn sie ihre Verwaltung im Alleingang digitalisieren sollen. Und zu oft leidet beides: eine professionelle IT ebenso wie die sogenannte Daseinsvorsorge, also das, was Kommunen eigentlich machen sollen. OZG-Problem 3: Isolierte Register. Doch selbst wenn es einer Gemeinde gelingt, Programme zu installieren, die innerhalb der Kommune Kassendaten, Namen und Geburtsdaten austauschen können, bringt das die Digitalisierung allenfalls im Rathaus selbst voran. Denn wenn Informationen nur in einer Gemeinde zur Verfügung stehen und nicht von anderen Kommunen abgerufen werden können, sind wir nicht viel weiter. Um das ganze Potenzial der Digitalisierung zu heben, müssen Register bundesweit miteinander sprechen und Daten austauschen können. Sonst bleiben auch digitalisierte Verwaltungen in der Logik einer analogen Welt gefangen, die Menschen wie Lukas Haas in den Zynismus getrieben hat. Haas ist ein junger Verwaltungsangestellter aus Borna bei Leipzig. In seiner Freizeit bastelt er an Software für kooperative Musikproduktion im Netz. Aber zwischen 9 und 17 Uhr kauft er als Verwaltungsangestellter für das Straßenbauamt Leipzig-Borna Grundstücke, die für den Bau neuer Straßen gebraucht werden. Wenn er wegen einer Baumaßnahme einen Menschen kontaktieren muss, der als Eigentümer eines bestimmten Grundstücks im Grundbuch steht, schickt er einen Brief an die im Grundbuch angegebene Anschrift.